Herzlich willkommen zu D-Radio Wissen. Ich heiße Alex Buchwald, bei mir ist Martina Schulte mit der Webschau und es geht um das, sagt man das oder den Hashtag, worauf wollen wir beide uns einigen? Das Hashtag Aufschrei. Da wird ja an vielen Tagen so in 140 Zeichen über sexuelle Belästigungen getwittert, sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag. Und es geht um so ganz alltäglichen Sexismus. So. Und wie viele Nutzer, und wir sprechen davon, dass das Hashtag Aufschrei immer noch in den Top 10 der Trending Topics ist, wie viele Nutzer haben sich dann eigentlich an der Twitter-Debatte bis jetzt beteiligt, sag mal? Also man kann sagen, dass das Meme Aufschrei in Deutschland jetzt schon Social-Media-Geschichte geschrieben hat. Über 25.000 Mal wurde der dazu verwendete Hashtag bei Twitter erwähnt. Da ist wohlgemerkt der Spam jetzt nicht mitgerechnet. Martin Weigert vom Blog Netzwertig.com schreibt dazu, Aufschrei sei der bisher weitreichendste gesellschaftliche Weckruf in Deutschland, der durch den Einsatz sozialer Medien zustande kam. Aufschrei war und ist nicht nur Thema gewesen bei Günther Jauch, sondern auch in allen deutschen Leitmedien von Bild bis Spiegel Online und natürlich auch im Netz. Die Sexismusdebatte, die Twitter-Aktion angestoßen hat, spaltet dabei nicht nur das politische Berlin, sondern eben auch die Netzwelt. Welche Stimmen hast du uns da mitgebracht? Fangen wir mal an mit der Bloggerin Ines Gutierrez. Die schreibt in ihrem Blog Vorspeisenplatte, sie halte diese Veröffentlichung auf Twitter für einen sehr wichtigen Schritt. Zitat, sichtbar machen, nicht mehr darüber hinweggehen, weil man sich als Opfer schämt, sondern aushalten, die humorlose Spaßbremse zu sein, also an Frauen gerichtet. Bei Alright Okay schreibt Friedemann Karich, die Masse der Tweets mache deutlich, wie verbreitet das Problem sei, ihre Emotionalität wie dringlich. Anders als Frau Gutierrez und Herr Karich sieht das Cora Stephan bei Welt.de. Sie meint, der landesweite Aufstand der Frauen in Sachen Sexismus sei überzogen. Zu sehr werde der unsouveräne Opferdiskurs bemüht, der bereits eine einfache Anmache von Rainer Brüderle skandalisiere. Wenn man mal so guckt, ne, es ist ja immer die gegen die, ne, immer die Männer gegen die Männer. Da wird so eine Konfliktlinie gezogen und herumdiskutiert. Ne? Männer gegen Frauen, meinst du? Männer gegen Frauen, was habe ich gesagt? Männer gegen Männer. Ja, das ist ja auch doof. Ne? Ich meine die Männer und die Frauen, ja. Also es ist schon ganz oft so, wobei man jetzt auch sagen muss, also es gibt ja nicht die Männer und die Frauen, sondern die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Also viele Männer haben sich lustig gemacht oder witterten Intrigen oder fühlten sich angegriffen. Andere aber, und das waren auch sehr, sehr viele, die zeigten auch Verständnis und waren über das Ausmaß, was da bei Twitter zutage trat, auch erstmal sehr bestürzt. Die haben sich dann unter dem Hashtag Scham an der Diskussion beteiligt. Bei den Frauen auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Ne? Also manche haben sich jedwede Kritik oder Äußerung von Männern zu dem Thema verbeten. Andere haben pauschal andere Männer angeklagt. Wieder andere haben versucht, erklärende Worte zu finden. Streckenweise kochten die Emotionen in der Debatte ganz schön hoch, vor allen Dingen am Freitag. Vera Bunse zum Beispiel vom Blog Kaffee bei mir kam bei der Lektüre der Tweets, Zitat, so viel Wut und Frust und Angst und Abscheu hoch. Frauen, die ich immer als besonders tough und schlagfertig eingeschätzt habe, schreibt sie hier, hätten ganz offen über gemachte, ekelhafte Erfahrungen geschrieben und getwittert. Auf der anderen Seite vielleicht auch mal noch eine Stimme hier vom Blogger Manuel bei Zivilschein. Er sagt, er habe bei Männern starke Abwehrreaktionen beobachtet und oft Kommentare gelesen, wie zum Beispiel, ist jetzt jede dumme Anmache gleich sexistisch? Oder wie soll man sich denn überhaupt Frauen nähern, ohne gleich als Sexist zu gelten? Diese Art Argument zeigt aber seiner Ansicht nach, dass es immer noch als schlimmer empfunden wird, als übergriffig benannt zu werden, als übergriffig zu handeln. Es geht um das Hashtag Aufschrei, das ihr sicherlich auch schon mal auf den sozialen Plattformen jetzt mittlerweile gefunden habt. Und da ist jetzt sehr, sehr viel getwittert worden von Frauen. Welche männlichen Blogger haben sich denn nun noch zu Wort gemeldet? Jetzt hast du schon den Manuel genannt. Ich fand es noch ganz interessant, was René geschrieben hat bei Nerdcore, dass er jemand, der eigentlich eher so über nerdigen Kram normalerweise schreibt, und er schreibt hier, er sei baff und entsetzt, dass heute noch Frauen ihr ganzes Leben danach ausrichten, nicht belästigt zu werden. Hin und wieder musste er aber auch den Kopf schütteln, sagt er, wenn etwa eine Dame einem Herrn ins Auto spuckte, weil er gepfiffen hat. Als Mann schreibt er, der das Thema aus einer ziemlich heftig heteronormativen Weltsicht heraus ansieht. Heteronormativ? Ja. Beschreibt er seine Schwierigkeiten mit dem Thema Sexismus, Feminismus so. Jetzt kommt mein Zitat. Wie kann ich prinzipiell hinter der Idee des Feminismus stehen, dann aber mein Tumblr manchmal mit halbnackten oder ganz nackten Damen vollkleben und Sasha Grey gut finden aus offensichtlichen Gründen? Kann ich diese feine Grenze zwischen Machtspielen im Flirt und auch im Bett beschreiben? Geht das überhaupt? Ist der komplette Themenkomplex nicht auch zu individuell von Mann zu Mann und von Frau zu Frau unterschiedlich, weil es ja jeder anders braucht? Wer Sasha Grey nicht kennt, könnt ihr mal googeln. Wer sie schon kannte, herzlichen Glückwunsch. Wird in dieser Sexismusdebatte vielleicht auch so ein bisschen viel aneinander vorbei geredet, sag mal? Viele der etwas besonneneren Stimmen, die sich jetzt so heute und auch am Wochenende zu Wort gemeldet haben, die meinen genau das. Beispiel Maike Lobo, die schreibt in ihrem Blog, Frau Maike, sie glaube, dass diese ganze Debatte zu eindimensional geführt werde. Da würden Begriffe wie Sexismus und Kindesmissbrauch, Sexismus und Vergewaltigung, Sexismus und körperlicher Übergriff durcheinandergebracht. Sie kritisiert auch die Opferhaltung, die viele Frauen da einnehmen, ihrer Ansicht nach. Vor allen Dingen aber sagt sie, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen darüber, was Sexismus ist, in der Debatte ignoriert würden. Und sie macht das mal an ein paar Beispielen deutlich. Sie schreibt hier, wenn mir ein nur oberflächlich bekannter Mann ein zurückhaltendes, freundliches Kompliment über mein Kleid macht, Übergriff oder nicht? Wenn Schüttel, Rainer Brüderle das tut, Übergriff oder nicht? Wenn ein erwachsener, einigermaßen gebildeter Mann, den ich kaum kenne, schleimige Bemerkungen über meine Brüste macht, geht das zu weit oder nicht? Wenn das ein 18-jähriger Junge macht auf dem Zenit seines Hormoneinschusses, geht das zu weit? Herr Buchwald. Fragt nun nicht Martina Schulte, sondern fragt Maike Lobo in ihrem Blog, Frau Maike. Und einige eurer Reaktionen auf Facebook und Google Plus, die präsentieren wir gleich nochmal. Ja, vielleicht tippt ihr schnell was. Ihr könnt es noch schaffen bis Ende dieser Webschau. Tipp. Wir sind in der Webshow hier in D-Radio Wissen und das auch mit euch. Auf unseren beiden großen Plattformen Facebook und Google Plus haben wir mal den Herrenwitz und vor allen Dingen das Hashtag Aufschrei natürlich zum Thema gemacht. Nachdem wir Freitag also über die Ursprungsgeschichte gesprochen haben, jetzt also die vielen, vielen Tweets, Reaktionen und Diskussionen im Netz und bei Google Plus. Was kommt da so für Kommentare von unseren Hörern? Es kommen sehr viele Kommentare. Ich habe jetzt nochmal zwei ausgesucht. Eine Dame, ein Herr. Wir wollen hier ja ganz geschlechterparitätisch vorgehen. Johanna Aaron schreibt hier, die Debatte ist weder überbewertet noch unnötig, aber sie muss auf einer weniger emotionalen Ebene geführt werden. Und dann habe ich hier noch einen Herrn, Kai Jansen, schreibt hier, wenn ich so die Diskussionen verfolge, frage ich mich, wer in diesem Land Sendungen wie Bachelor und Dschungelcamp schaut. Alles potenzielle Brüderle. Dabei könnte es so einfach sein, behandle deinen Gegenüber, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. Bei Facebook geht's hier und da etwas heftiger ab, aber ich finde trotzdem alles noch im einigermaßen Rahmen. Ich finde einen sehr, sehr guten Kommentar hat Mandy geschrieben. Das Problem liegt wie eh und je exakt darin, dass Typen wie sie, bezieht sich da auf jemanden, finden, ihnen obliege die Deutungshoheit darüber, was ein Kompliment und was Belästigung oder Sexismus sei. Sehr, sehr schön. Und dann gibt's tatsächlich leider auch zumindest eine Userin, die sich Ruth Underwood nennt und sie schreibt, ha, Löcherfüller-Thema, Grins und Lach. Also einige, die nehmen es natürlich dann sofort wieder auf die Schippe. Ja, bitte, und ich finde, Frauen muss ja erlaubt sein. Sollen das bitte auch dürfen. Aber sehr, sehr gut und eine Diskussion, die sich wahrscheinlich noch durch den ganzen Nachmittag ziehen wird, auf beiden Plattformen Google Plus und auch Facebook, die Aufschrei-Debatte, das Aufschrei-Hashtag, das Hashtag Aufschrei, ich bin noch nicht ganz momentan, Thema der Webshop von Martina Schulte und alle entsprechenden besser als Links. Besser gestrig, oder? So ist das, genau. Die findet ihr unter Agenda auf dradiowissen.de. Herrlich.